Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen beim Lieb-Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Und hier kommt der Mann, der eigentlich die Ansage macht, aber leider noch den Mund voll hat. Wir begrüßen ganz lieb unseren Stefan. Ja, hier ist Hallo Stefan, wie geht's dir? Dem die Wurst auf senkrechtem Hals steckt. Das muss sein. Ja. Du musst doch ab und zu kauen und schlucken. Aber nicht, wenn du Witze machst. Ich mach doch keine Witze, ich moderiere hier an. Okay. Und weil ich greife Stefan heute mal unter die Arme. Ja. Und hier ist der Mann, der das Wort Triologie, nee, was? Trialog im Duden nachschauen muss. Hallo René. Ah. Hi. und auch von mir ein herzliches Willkommen zur 68. Ausgabe, weil ich glaube, die Nummer ist noch nicht gefallen. Heute an diesem wunderschönen 22. September 2021. Ja. Kommen wir vor wie bei der Hitparade, Dieter Thomas Heck. 17 Grad draußen, wir begrüßen Sie aus Berlin. Ja, wir müssen ein Stück Zeitgeschichte machen und da gehört eben auch das Datum und die Temperatur dazu. Genau. Weil wenn es einer in 2037 hört, dann ist das doch toll. Ja. Finde ich. Na? Ja. Der wird sich dann denken, James June. Wir müssen uns jetzt erstmal sortieren, genau. Wir haben nämlich, es ist heute tatsächlich der Worst Case eingetreten. Der Wurst-Case. Die Aufnahme lief, ohne dass das Aufnahmegerät lief. Richtig, also es war nur eingeschaltet. Wir schwadronierten schon munter vor uns wir hin. Wir waren schon die erste Viertelstunde haben durch. Haben aber vergessen, irgendwie auf Aufnahmeknopf zu drücken. Ja. Deswegen fangen wir jetzt nochmal an. Also ab jetzt sechs Augenprinzip. Genau, ich weiß jetzt, dass diese rote Lampe auch leuchten muss. Ja, genau. Das war mir nicht klar. Ja. Das Ding hat Lampen? Ja, kannst du mal gucken, ob wenigstens hier die Pegel so wackeln? Jetzt müssen wir es ganz genau machen. Ja, alles gut. Alles gut, super. Okay, wunderbar. Ich frage mich auch, Stefan, ganz ehrlich, warum du es ausgeschaltet hast zwischendrin. Hättest du es doch laufen lassen genau. können. Genau. Das lief doch schon mal. Jetzt bin ich wieder schuld. Was soll das? Wieso wieder? Ist das erste Mal passiert? Stimmt, hast du recht. Ja, nein. Also. Herzlich willkommen. Hatten wir, sind wir durch. Wenn du jetzt nochmal anfängst, dann mache ich wieder aus. Empfangsgeräten, das hast du noch nicht gesagt. So, dann... wir sind heute genau. Da, wo wir schon mal waren. In Folge? 13. Und 15. Jawohl. Ey, ist was hängen geblieben. Ja, René hört sogar zu, wenn ich was sage. Nein, denn da waren wir schon mal hier im James June, beziehungsweise auf der Karl-Marx-Allee. Der Sommergarten des Warschauer Cafés. Das ehemalige Außengelände des Café Warschaus im Stadtbezirk Friedrichshain. Ja. Für die Neueren, Kreuzberg-Friedrichshain. Friedrichshain-Kreuzberg. Aber so rum, ja? Hm? Warum eigentlich so rum? Alphabetisch, oder? Weil es so geschrieben steht. Ja. Aber gibt's da, ich hatte mich neulich schon gefragt, ob das jetzt ob man da jetzt eine Priorität rausliest. Tut man nicht. Man sagt ja auch Lollig und Bollig und nicht Bollig und Lollig. Aber oder Doof und Dick. Und René Mark. Ja. Aber hast du schon mal von Doof und Dick gehört? Ich kenne nur Dick und Doof. Aber nee, heutzutage muss man ja echt aufpassen, damit sich jetzt nicht jemand angegriffen fühlt. Ich sag's ja. Also, ist ja auch egal. Friedrichshain-Kreuzberg, haben wir gesagt. Ja. Genau, im Prinzip direkt an der Ecke Palisadenstraße, Karl-Marx-Allee. Und ein Stückchen Ruhe inmitten der Stadt. Gemütliche Atmosphäre. Genau, natürlich leider um die Zeit nicht mehr so gut besucht. Warum? Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil es ist doch geiles Wetter heute. Was meinst du, wegen der Jahreszeit oder wegen der Uhrzeit? Ich denke, wegen der Jahreszeit, weil die Leute nicht mehr damit rechnen. Dass jetzt hier noch aber das spielt uns doch in die Hände, weil es ist nicht so viel Stimmengewirr einerseits und andererseits die Musik, die ja durch aus den Lautsprechern herausquillt, die ist auch schön leise gestellt. Genau. Wäre der Laden hier richtig voll, würden sie das auch lauter machen und dann könnten wir hier gar nicht aufnehmen. Man hört nur Straßenlärm, Berufsverkehr, Feuerwehren, Sirenen und Kirchen. Und uns drei halbe Hände. Genau. Ne? Apropos Außenatmosphäre, Stefan. Wie läuft's mit Homeoffice? Ja, das Thema hatten wir schon, aber wir müssen uns da nochmal durchkämpfen. Ja, genau. Also wir haben ja so eine Fragerunde gehabt, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und ich habe gesagt, ich bin wieder im Büro. 2 Tage die Woche mindestens ist so der Plan. Man muss sich erstmal umstellen, weil es ist ja doch schon ein anderer Alltag wieder mit früher aufstehen, zur Arbeit fahren, ja, mittags irgendwie essen gehen, statt schnell irgendeine Dose aufmachen zu Hause oder was kochen. Dose aufmachen? Junge, der liebe Herbert hat dir zwei gesunde Hände gegeben, damit du dir was kochst und nicht, zwei Dosen Dose aufmachst. Ja. Und natürlich, ja, man kommt später nach Hause und man ist natürlich deutlich geschlauchter, finde ich. Also geht mir jetzt am Anfang so, weil vermutlich es einfach eine Umstellung ist. Ja, vermutlich auch, weil die Geräuschkulisse im Büro eine ganz andere ist als zu Hause. Ja. Genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Und die Geräuschkulisse, ich würde mich ja im ersten Moment wundern, was ist jetzt mit der Geräuschkulisse, war ja bevor Corona auch so, aber offenbar werden jetzt mehr Meetings abgehalten als vor. Na, nee, Meetings sind immer noch genauso, aber die werden anders abgehalten. Also es gibt wenig Präsenzmeetings und viele Meetings machen wir, oder fast alle machen wir eigentlich ausschließlich online. Und das ist natürlich für mich auch ein Argument zu sagen, naja, dann kann ich ja... Sprich dann gegen... Genau, was Büro. Spricht gegen Büro? Nee, Quatsch, gegen Homeoffice. Das spricht gegen, nee, ich wollte sagen, das, ach, das spricht gegen Büro, genau. Ja, ja, aber ich kann es verstehen, teilweise haben wir gesagt, naja, das ist vielleicht noch zu früh, so in der Corona-Situation jetzt mit, sag ich mal, 17 Leuten in einem Konferenzraum zu sitzen. Und auf der anderen Seite hat natürlich ein Online-Meeting auch den Vorteil, zum Beispiel ein Refinement oder so, kannst du halt noch nebenbei ein bisschen recherchieren. Ne? Kommst du mit Fachwörtern, genau. Also, ausländischer Herkunft? Ja, wir sind ja alle Softwareentwickler. Ja, unsere Hörer vor allen Dingen auch. Das weißt du ja gar nicht. Ja. Nein. Mama, dass der Stefan damit meinte. Erklärt er dir jetzt. Nein, pass auf. Es kann ja auch ein Review sein zum Beispiel. Ja? Nein, also das hat natürlich einen Vorteil, so ein Online-Meeting. Du bist an deinem Rechner und manchmal gibt es ja Themen, wo du jetzt nicht viel zu sagen kannst, dann kannst du halt dich so ein bisschen ausklinken. Mhm. Aber ja, das ist wiederum auch ein Nachteil. Ich hatte neulich ein Meeting und weil ich ein bisschen viel zu tun hatte, habe ich Dem Meeting nicht gefolgt. Nebenbei was anderes gemacht und den entscheidenden Punkt dann noch mal ein wiederholtes Mal mir nahebringen lassen. Ja, also da bin ich auch hin und her gerissen, weil ich finde... ich finde es einfach auch gut, wenn man in Meetings auch die anderen sehen kann. So, ich finde es super wichtig. Also wir haben in der Regel die Kamera an. Ich habe die nicht immer so oft an. Aber ja, es ist halt was anderes, als wenn du den direkt hier, wie wir jetzt nebeneinander sitzen, siehst. Da kannst du schon die Reaktion oder die... Ja, die Mimik und Gestik ganz besser, viel besser auffangen, glaube ich. Im Übrigen, wenn wir uns hier noch einmal draußen treffen sollten dieses Jahr, dann auf jeden Fall nur noch mit Mückensprüh und oder, was mir eigentlich schon lieber wäre, elektrische Fliegenklatsche. Okay. Oder diese kleinen Plagegeister. Oder so ein Fliegenzelt. Ja. Eine Sache ist mir bei dem ganzen Homeoffice-Thema noch wichtig. Also ich bin ja völlig anderer Ansicht als du, Stefan. Ist ja auch gut. Ich finde diese persönliche Nähe zu mitarbeitenden Kollegen sehr, sehr wichtig. Der René kuschelt halt gern. Ja, richtig. Ja. Ich brauche das. Er hat halt keine Freunde. Nee, und was ich da, aber den Punkt, den ich da nur jetzt noch rausstellen wollte, war dieses Thema, seit Corona ist ja Homeoffice so ein Schlagwort geworden. Und was viele vergessen ist, dass es das vor Corona auch schon gab und dass es auch eine rechtliche Seite hat und dass es nämlich zwei verschiedene Art und Weisen der Heimarbeit gibt. Oder genau. Das eine ist ja Heimarbeit, da arbeite ich von zu Hause. Was wirklich direkt die Heimarbeit betrifft, genau. Da sind ein paar Verpflichtungen für den Arbeitgeber mitgebracht, brauchen wir nicht ins Detail gehen, wenn euch das interessiert, ihr wisst, wie man Google benutzt. Und der andere Punkt ist, das gibt es halt schon echt länger, dieses MOA, da war mir der Begriff aber unbekannt. Mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten. Danke für die Erklärung der Abkürzung, genau. Und ich kann es als Remote arbeiten. Na, da ist es dann quasi egal, von wo du arbeitest. Genau. MOA könnte sogar aus dem Café sein. Mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten. Ja, es klingt total geil. Und ich glaube, ich habe ganz ehrlich, an Schulen habe ich den Job, in dem ich mich befinde, also die Softwareentwicklung, auch schon vermittelt in Informatikunterricht und habe genau diesen Punkt damals schon vor Corona auch immer betont oder hervorgehoben, habe gesagt, hier, es ist möglich, eben den Job auch irgendwie aus dem Café, während du tätowiert wirst. Du musst nicht herkommen. Ne? Ich hatte tatsächlich mal so Folien, ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, da hatte ich dann, um die Jugendlichen zu involvieren, hatte ich dann so vier Bilder, hatte eine Frau, die in einem Café sitzt vor einem Laptop, hatte einen Typen, der ein Handy am Kopf hatte und den Arm auf der Tätowierbank, ne, der gerade tätowiert wurde. Dann hatte ich so einen super Nerd mit Aschenbechergläsern vor so einem alten Röhrenmonitor und dann hatte ich noch so Leute im Anzug, die so zusammen an so einem Konferenztisch komplett ohne Rechner. Und da habe ich mal gesagt, welches von den vier ist der Programmierer oder Softwareentwickler? Und die Auflösung war dann halt, dass es alle vier sein könnten und dass alle vier gerade ihren Job rummachen. Mhm. Ja. Also eigentlich Moa super sexy, aber... Ja, Moa auf jeden Fall eleganter als Homeoffice. Also Homeoffice ist ja für viele Arbeitgeber natürlich ein Hindernis aufgrund der rechtlichen Anforderungen. Ja, wobei Moa dann schon schlimmer ist, weil da weiß der Arbeitgeber gar nicht mehr, wo der Mitarbeiter steckt. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber wenn du deine Arbeit irgendwie dokumentieren musst, protokollieren musst... Dann macht Moa oder Homeoffice keinen Unterschied. Ja, aber für Homeoffice ist ja der Aufwand für den Arbeitgeber größer. Richtig, da sind mehr Verpflichtungen. Ja. Genau. Ne? Und ja, wie du schon sagst, also ich war vor Corona eigentlich auch ein Verfechter des Büros. Aber wenn man das erstmal eine Weile gemacht hat, dann lernt man das halt zu lieben. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So man gewöhnt sich halt an alles. Richtig. Aber schön, dass wir jetzt auf Zwang das mal kennengelernt haben, wie das ist. Und jetzt kann man sich noch mehr eine eigene Meinung darüber bilden, was man gut findet. Und ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Leute ins Büro wollen. Eine gute, gesunde Mischung ist, glaube ich, auch ganz gut. Und Arbeitgeber sollten natürlich da entsprechend tolerant sein. Ne? Und ich kenne Firmen, die bieten gar kein Homeoffice mehr an jetzt. Was natürlich auch schade ist. Ja, aber ich sag mal, lasst uns an der Stelle... Genau, es führt, glaube ich, zu weit. Wir den Cut machen und wenn euch das interessiert, können wir das gerne nochmal vertiefen. Also wir können ja nochmal kurz sagen, also du bist ein Verfechter des Büros. Absolut. Und du warst bei Marc, du bist im... Du hängst zwischen beiden Welten oder hast Ich finde beides toll. Ich finde es ganz klasse, dass ich momentan die Wahl habe. Mhm. Also ich kann es mir quasi... Also wir stimmen uns schon ab, aber im Prinzip kann ich mir aussuchen, ob ich zu Hause bleibe oder ins Büro fahre. Du bist flexibel. Bin einfach also mir reicht auch die Option. Maximal flexibel. Ja. Es gibt so ein paar Tage, wo wir gesagt haben, okay, da musst du eben ins Büro, um sich irgendwie abzustimmen, sonst irgendwas. Aber ansonsten, und das ist wunderbar, habe ich auch schon mal drüber berichtet, ich musste mich erst an das Homeoffice gewöhnen, da musste ich mich daran gewöhnen, wieder ins Büro zu fahren und mittlerweile... Finde ich beides ganz toll. Ich liebe es auch, im Büro zu sein, weil es zwingt mich dazu, das Fahrrad zu benutzen und jeden Tag um wieder anderthalb Stunden Sport unterwegs zu sein, ein bisschen Sport zu machen. Weil wenn du echt nur im Homeoffice bist und dann, ja, vielleicht kochst du selber was, aber wenn du so wie Stefan, wie du nur eine Dose aufmachst, dann bewegst du dich ja irgendwie gar nicht mehr. Ja, natürlich, war bloß ein böses Beispiel, ich wollte ja nur aufziehen. Aber es ist nicht ungefährlich. Das heißt also, der Weg ins Büro oder die Arbeit im Büro zwingt dich quasi zu zusätzlicher Bewegung. So ist es. Und das bringt mich nämlich zu meinem Punkt. Mich zwingt der Weg zum Büro auch zu zusätzlicher Bewegung. Ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich so morgens immer eine halbe Stunde Spaziergang mache. Das habe ich jetzt ein bisschen verlagert. Und jetzt gehe ich in der Mittagspause ab und zu raus. Hier ist ein Friedhof um die Ecke. Für diese Sendung, also das ist ja die 68B. Ja. Für die 68B habe ich es diesmal sogar rausgeholt. Und zwar der Georgen-Parochial-Friedhof 2. Ah. Genau, das ist der oder San Petri-Friedhof. Das sind ja zwei Friedhöfe, die zu einem zusammengelegt wurden. Zwei geschichtsträchtige Friedhöfe. Und dort befindet sich eine Auswahl interessanter Vogelwelt. Und da gehe ich dann eben mittags so ein Viertelstündchen spazieren, gucke in die Bäume und habe heute einen Gartenbaumläufer entdeckt. Mich sehr drüber gefreut. Knaller. Ein Vogel, den man nicht so oft zu Gesicht bekommt. Und in Berlin schon gar nicht. In Berlin schon deswegen nicht, also ich sage mal ganz ehrlich, auch in anderen Städten oder in anderen Gegenden nicht, liegt einfach daran, dass er viel zu unauffällig ist und viel zu scheu. Hm. Wenn du hier mal beim Gebüsch die Blätter abhängen würdest, du würdest dich wundern, was da drin sitzt. Ja, habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Du stehst dann da, du hörst was und du guckst und siehst es nicht. Hm. Und dann guckst du weiter und auf einmal siehst du, oh, warte mal, da. Also wirklich interessant. Ich stehe da auf immer Klops. Ja. Mir dazu ein. Also ja. Es ist ich frage mich übrigens immer noch, wo die Vögel des Nachts pennen. Wir haben Schlafbäume. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ja, man sieht nichts. Das man ist sieht immer, unfassbar. Bei den, gerade hier in Mitte, Alexanderplatz, sieht man es immer ganz cool, wie sich die Krähen zum Beispiel versammeln und dann gemeinschaftlich zu ihren Schlafstellen fliegen. Das kann sehr, sehr eindrucksvoll aussehen. Ja. Und ich genieße bei der Gelegenheit dann eben immer, wenn ich dann in die Bäume oder Gebüsche gucke, genieße ich halt dieses wirklich mal mit anderen Ohren in die Welt zu hören, ne, und dann mal wirklich Geräusche wahrzunehmen, die sonst im Lärm halt untergehen. Entschleunigung. Das ist wirklich sehr entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt doch bestimmt bei YouTube auch so ein Endlos-Video Film. Wir hatten ein Meeresrauschen. Ein Kollege meinte so zu mir, sag mal, wie ist denn das? Würdest du denn so die Vögel auch fotografieren, die du anguckst? Ne, weil das ist ja so die logische Konsequenz. Ja. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, eigentlich bräuchte ich dann nicht mal in den Wald gehen, weil ich finde im Internet viel bessere Bilder, viel bessere Videos und viel bessere Soundquellen oder Soundbeispiele, als ich mir hier erarbeiten kann. Und ich glaube, der große Unterschied ist dieses in dem Moment sein. Es ist heute natürlich einfacher als früher zu unserer Zeit, wo wir in der Schule waren, ne? Und so die Natur kennengelernt haben. Ja, nur wer guckt im Internet nach Tieren oder Vögeln oder irgendwas. Ne? Aber Punkt ist halt, du bräuchtest gar nicht mehr vor die Tür gehen, du könntest alles, alles über das Internet aufnehmen. Aber ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Na gut, für Recherche und so ist es super, ne? Aber natürlich, wenn man so einen Vogel dann... Du hast ja wie so eine innere Checkliste irgendwie, wo ich sage, ey, ich habe schon mal einen Zaunkönig auf 2 Meter Entfernung gesehen. Ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, ich habe neulich eine Weidenmeise gesehen. Ihr sagt jetzt sicher, hey, das sind Vögel? Das gibt doch nur Blaumeise, Kohlmeise. Genau. Ja. Ich finde schon, danke Mutter Natur an dieser Stelle. Marc, du hast auch Außentätigkeiten, die du ja bald einstellen musst. Genau. Mit den Kugeln. Spielen. Aber da wollte ich noch anmerken, also genau, dein Freizeitsport wirst du so lange wie möglich, solange es draußen geht, machen? Solange, wie es meine Gliedmaßen mir erlauben, weil ich bin sehr kälteempfindlich. Ja. Selbst heute sitze ich quasi schon winterklassisch hier. Mhm. Also ich habe meine Alpaka-Socken an und meine Winterstiefel. Und Stefan sitzt hier im T-Shirt. Sitze trage dazu eine weite Jeans und 2 Jacken. Aber so versuche ich eben die Bullsaison so weit wie möglich in die Länge zu ziehen. Und das kann man nicht indoor machen? Ne? Nein. Da weil du brauchst natürlich diesen sandigen, steinigen Untergrund. Da fiel mir ein, beim Beachvolleyball, ich bin ja auch viel beim Beachvolleyball gewesen. Und jetzt im Winter. Da gibt es eine Halle, ne? Da haben wir natürlich eine Halle. Also jeder Sport. Und Beach. Das ist geil. Ja, jeder Sport hat irgendwie so eine Hallenalternative, ne? Mhm. Aber bei Buhl ist es ein bisschen schwierig. Mit so einem Säcken werfen vielleicht. Ja, stimmt, mit Sandsäcken. Also diese Crosspool. Richtig, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet. Aber jetzt sind wir daran gewöhnt, Stahlkugeln zu schmeißen. Haben wir auch gerade neue gekauft. Ah, okay. Und damit möchte ich nicht diverse Hallen demolieren. Nein, der schöne Tonhallenboden. Wie ist das? Kann man sich das vorstellen wie beim Golf, dass man dann so nebenbei sich unterhält? Oder theoretisch findet da gar nichts statt? Ja. Praktisch sind wir eine ganz typische Männerrunde. Das heißt, ich gehe zum Buhspielen, normalerweise so 3-4 Stunden an einem Sonntag üblicherweise, komme dann wieder nach Hause, meine Freundin sagt, und was haben die Jungs erzählt? Ich sage, wieso erzählt? Wir haben Buh gespielt. Ist so, ja. Also es findet relativ wenig soziale Interaktion außerhalb des Spiels statt. Aber das ist das, was wohl auch für die anderen da den Reiz ausmachen muss. Ich habe des Öfteren versucht, einige meiner Buhl-Kameraden so Smalltalk-mäßig irgendwie Gespräche zu verwickeln. Genau. Und die haben gesagt, hast du keinen Podcast? Irgendwann haben wir dann mal so ein Thema wie, ja, machst du denn einen Podcast oder was wollen wir danach? Wollen wir danach irgendwie noch essen gehen oder so? Oder kannst du mir noch Feuer geben? Aber im Großen und Ganzen ist das, beschränkt sich wirklich nur aufs Spielen, ja. Okay. Aber das scheinen die wirklich zu genießen. Da kommt dann nur so ein Geräusch wie, Hat man da so Glücksmomente? Also, um nochmal auf die Vogelgeschichte zurückzukommen. Nein, es ist ein Trauerspiel die ganze Zeit. Echt? Es wird nur geweint und geprügelt und geblutet. Aber, nee, ich weiß. Was für eine Frage, René. Möchtest du sie umformulieren? Ja, also, dann fange ich mal, vielleicht verstehst du mich dann besser. Wenn ich jetzt im Wald stehe und mir einen Vogel angucke, ja, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann habe ich, wenn ich eine Krähe sehe, denke ich so, auch schön, den zu sehen. Und schön, was der da so macht. Wenn ich aber einen Gartenbaumläufer sehe, denke ich so, oh, wie geil ist das denn? Scheiße! Selbstverständlich gibt es auch beim Buhl, wie bei allen anderen sportlichen Wettkämpfen, natürlich das Gefühl der tiefen Befriedigung, wenn man einen Sieg davon Aber nur trägt. Den Sieg, nicht dann, also beim Schach zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand da sitzt, seine Schachfigur ein Feld weiterschiebt und dann so, yes! Das ist absolut richtig. Das ist beim Buhl aber doch schon wesentlich emotionaler. Okay. Weil du wirfst oder rollst ja die Kugeln. Das ist also schon ein bisschen gespannt, Action mit drin. Geht, ja. Ganz genau. Da ist auch natürlich eine Menge Können, aber auch ein bisschen Glück dabei, ja, weil du, wie gesagt, dann sehr unregelmäßigen Untergrund hast. Die Kugel kann also im letzten Augenblick auch nochmal ein paar Zentimeter nach rechts oder links abdriften. Und es sind ein paar zufällige Momente dabei. Aber wenn die Kugel dann tatsächlich dort langläuft und das macht, was sie soll und an der Stelle liegen bleibt, das ist schon sehr erhebend. Wie hoch ist die Kontrolle über so eine Kugel im Prozent aus? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Können ist auch dabei. Wenn du das beherrschst, wie viel Kontrolle? 100% ja wahrscheinlich nicht. Nein, 100%. 50%? Oder mehr? Deutlich mehr. Deutlich mehr. Deutlich mehr. Hätte ich jetzt auch. Aber ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal, es pendelt sich irgendwo zwischen 50 und 100% ein. Das ist sehr diplomatisch. Allein wenn es bis 100 hochgeht. Ja, das ist schon mal gut. Stefan, du hast ja auch was erlebt. Du warst wieder mal Blut spenden. Ich habe mich über dich informiert. Nee, Plasma spenden. Ist dasselbe. Nein. Nee, ja, okay. Gut, es gibt Plasma, es gibt Thrombozyten. Die haben so irgendwelche Körperflüssigkeiten abgezapft. Erythrozyten. Okay, Plasma hast du gespendet. Heute war Plasma. Ja, wie fühlst du dich? Oh, du hast ja ein Loch genau auf der Ader in der Ellenbeuge. Ja. Ja. Ist doch entspannt. Wir haben es, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Wie oft machst du das im Monat? Na, alle zwei Wochen. Echt? Plasma und alle zwei Wochen. Alter Schwede, ey. Und ich möchte nochmal betonen, wir haben es, glaube ich, aber auch schon sehr oft gesagt, Stefan macht das nicht wegen dem Geld. Nein. Wegen des Geldes. Ja, wegen des dem auch. Wegen. Genau, nur des wegen, Geldes nicht wegen. Nicht wegen dem Geld, sondern wegen des Geldes mache ich es direkt. Ja. Nein, da scheint eine nette Schwester zu sitzen. Es sind nette Leute. Ja. Alle trinkst nur 12 Mal. Was? Geile Musik. Nein. Es ist natürlich anders als vor Corona, ne? Weil vor Corona gab es halt nur noch Essen und so. Und das, du brauchst einen längeren Arm, ne? Genau, wegen Abstand. Die nehmen jetzt an der Fingerspitze. Aber das kann man mal nochmal als Gelegenheit nehmen, um die Leute nochmal zu motivieren. Blutspenden rettet Leben. Ja. Also wer es kann, wer darf, nutzt die Chance. Und es ist eine gute Sache. Und man wird auch entschädigt. Finanziell? Also ja, allein schon dadurch, dass man gesundheitlicher durchgecheckt wird. Richtig. Automatisch noch, ja. Das ist nur so ein Nebeneffekt. Wenn man das regelmäßig macht, dann kann man sich sicher sein, dass man eben kein Corona hat und kein AIDS hat und wer weiß was alles. Kehlkopf, Diphtherie, was da alles gibt. Nee. Also Corona, habe ich auch gestaunt, wird da ja nicht getestet. Was? Aber alles das ist ja verantwortungslos. Na wieso? Vielleicht hat das Corona wird da nicht übers Blut übertragen. Corona hat nichts mit Blut zu tun. Corona hat nichts mit Blut zu tun. Wenn es im Körper ist, kommt es auch irgendwie ins Blut. Nee, aber dein Blut, das wird doch rausgefiltert. Also Corona ist ja, wird ja nicht über Blut übertragen, so sagen wir es mal so. Stefan, wenn ich dich angucke, kann ich dir jetzt schon eins versprechen, das war nicht der einzige Stich, den du heute gekriegt hast. Da war schon voll die Stichbeule am Kopf. Hier fliegen die Blutsauger rum. Ja. Die haben wir nicht mitgekriegt, dass du eigentlich schon leer bist. Ich habe heute schon gespendet. Genau. Mist, Micha. Ja, das kenne ich. Wo wir wieder auf die elektrische Fliegenklatsche zurückkommen. Aber das ist halt, wenn man in der Natur ist, weißt du? Ja, da muss man sich auch erst dran gewöhnen, an dieses Natur. Möchte ich noch eine andere Sache, die mir in den letzten zwei Wochen untergekommen ist, gern mal noch berichten. Ja. Und zwar, ich weiß ja, dass viele Leute eine Begeisterung fürs Fotografieren entwickelt haben in den letzten Jahren. Also ich kenne etliche, die sich eine Kamera geholt haben und gesagt haben, jetzt habe ich eine geile Kamera, ich habe jetzt richtig Bock, coole Fotos zu machen. Mhm. Diese Leute, also ich kenne ganz viele. Kennst du keine? Also du bist scheinbar keiner von denen. Ich hätte jetzt auch so eingeschätzt. Ich fotografiere auch gerne, aber die Begeisterung geht über ein Handy eigentlich in den meisten Fällen nicht hinaus. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ja, vielleicht habe ich ja einen guten Tipp, wie man diese Begeisterung noch vertiefen kann oder fördern kann und dabei auch sehr gute Resultate auch kommt. Und zwar, ich wurde jetzt sehr oft angesprochen wegen dieser Fotografiererei und dann immer, kannst du mal einen Tipp geben, wie man ein ordentliches Bild hinkriegt, was muss man machen, irgendwie sehen meine Bilder mal blöd aus. Und das Geheimnis ist in meinen Augen ja Komposition. Komposition. Und das macht so den Unterschied. Erklär doch mal. Genau, und was ich jetzt... Bildaufteilung. Genau, Komposition ist im Englischen auch gern Framing genannt, ne? Wie... baue ich ein Bild auf, klingt jetzt hochkompliziert und das ist der es Punkt, aber nicht. Überhaupt nicht. Und was ich gemacht habe, ich habe mit jemandem, der jetzt wieder interessiert war, eine WhatsApp-Gruppe habe ich aufgemacht, der hat noch jemanden mitgebracht, der dem das Thema auch interessiert, der sich auch gerne da ein paar Tricks oder keine Ahnung, Techniken beibringen will. Und jetzt sind wir eine Gruppe von 405 Leuten, die in diesem WhatsApp-Chat sind und wir machen jede Woche eine Kompositionstechnik. Mhm. Und zu dieser Kompositionstechnik hat man dann eine ganze Woche Zeit, Bilder zu machen, die diese Kompositionstechnik einsetzen. Wie leicht es ist, sage ich gleich, ist auch nicht lang. Und dann postet jeder sein Ergebnis dazu und dann guckt man sich das an, dann gibt es halt Feedback, dann siehst du das Ergebnis von anderen und sagst dir, ach, das ist ja auch eine geile Idee. Mhm. Kompositionstechniken, ich nenne mal eine, ganz easy, Symmetrie. Ja, also wir hatten es jetzt, in einer Woche war das Thema Symmetrie. Das heißt, du machst ein Foto, wo irgendwie das Bildmotiv symmetrisch ist. Okay. Zum Beispiel eine Wasseroberfläche, da spiegelt sich was, Symmetrie. Oder du gehst an ein Objekt so ran, dass es genau symmetrisch im Foto ist. Gern so stürzende Linien oder sowas, Symmetrie. Ja. Und dann fängst du schon an, auf einmal, wenn du diese Challenge hast, dass du rumguckst und denkst, wie kriege ich jetzt irgendwas Symmetrisches und siehst mit ganz anderen Augen, die Ergebnisse, die dabei rumkommen, ist dann auch, wo du sagst, ja, das ist ja auch eine geile Idee. Ich habe zum Beispiel eine Rolltreppe fotografiert. Mhm. Ne? Wenn du die schön mittig von vorne und dann so ein bisschen von unten, dann gehen die Linien schräg nach oben, du hast Halbkreise mit drin, also es sieht dann, und es ist symmetrisch. Okay. Dann guckst du dir Fotos von Leuten an, die zum Beispiel unterm Torbogen irgendwie sich fotografiert haben und dann sagst du dir, wenn du Symmetrieregel im Hinterkopf hast, sagst du dann plötzlich, hätte sie sich einfach ein Stückchen mittig gestellt, hätte sie schön in die Mitte, wäre symmetrisch gewesen, schön links und rechts in Säulen gewesen, hätte man noch mit ins Bild nehmen können, wäre ein Top-Foto gewesen, hätte den Unterschied gemacht. Also verinnerlichst sozusagen beim Fotografieren halt, oder rufst es wieder ab und... Na, du lernst die Techniken genau kennen und dann machst du diese Technik isoliert, versuchst du die zu machen und dann stellt man auch schnell fest, also... Ich kenne, wie gesagt, diese ein paar von diesen Kompositionstechniken und dann sehe ich schon, wie Leute indirekt noch eine zweite Technik mit reinnehmen. Ja. Die wissen meist gar nicht, warum. Ne? Aber sie merken, irgendwas hat es. Ne? Okay. Und statt jetzt so einen Zufallstreffer zu machen, ist eben das Ziel, zu sagen, das ist die Technik, nutze sie, mach was damit. Ja. Aktuell haben wir, also wir machen es dann so am Ende der Woche, wenn wir dann die Fotos ausgetauscht haben, jeder so seine Top 3. Dann darf einer die nächste Technik aussuchen. Ich habe dann eine Webseite rausgesucht, da sind so Kompositionstechniken niedergeschrieben mit Beispielen. Und wir haben diese Woche, letzte Woche hatten wir Isolated Object. Das heißt, dein Fotoobjekt ist isoliert. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie isoliere ich das? Durch Schärfe, durch Kontrast. Genau. Ich habe zum Beispiel fotografiert ein Sofa im Wald. Mhm. Inhaltliche Isolation, ne? Also du musst hinkriegen, dass sich das Objekt, was du fotografierst, irgendwie hervorsticht aus irgendeinem Grund. Genau. Ne? Was Buntes in was Schwarz-Weißen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch fotografiert einen Kartendeck auf die Rückseiten, alles rote Karten und eine blaue drin. Mhm. Ne? Und also ich finde es super interessant, macht auch total Spaß. Ja. Und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, sucht einfach mal nach Kompositionstechniken oder Composition Rules oder Photo Framing oder irgend sowas und dann macht eure eigene Challenge. Also es bleiben geile Fotos hängen und dann guckt man, wenig Aufwand, große Wirkung, absolut. Ja, der Einstieg in eine schönere Fotowelt. Und ähnlich wie das mit den Vögeln, ich weiß nicht, ob es jetzt im zweiten Take, ob ich das auch gesagt habe, man hört halt, also bei den Vögeln hört man mit anderen Ohren, guckt mit anderen Augen und beim Fotografieren ist es dann auch so und dann nimmt man vielleicht auch noch neben der Challenge her irgendwas mit. Also möchte ich euch anregen, wenn euch das Fotografieren interessiert, das ist ein guter und spaßiger Weg. So, ich gucke auf die Uhr. Vorgespräch halbe Stunde. Jetzt kommen wir zum Hauptthema, oder? Ja. Haben wir noch irgendwelchen... Genau. Kommen wir nur zum wichtigsten Teil. Die Kontaktmöglichkeiten. Die wird Stefan euch jetzt vorlesen. Und dann geht es heiter weiter. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. So, René hat aufgegessen. Sein Burger ist alle zerlegt, vernichtet. Ja, der war auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, aber ich habe nichts anderes erwartet. War auch ganz gut. Ja, war okay. Deine Bratwurst war ja fast einen halben Meter. Ja. Dann musstest du ja ganz schön schlängeln, dass du hier an den Tisch kommst. Ohne fünf Leute berührt haben, wenn du auf dem Weg hierher. Ja, genau. Ja, man muss sagen, es ist relativ entspannt und ruhig hier, also von der Menschenmenge. Liegt aber sicherlich am Wetter. Aber so einige kommen jetzt doch noch, ne? Also die Abenddämmerung. Ein paar Unverbesserliche lassen sich nicht aufhalten. Nein, ist ja gut. Ja, aufgrund des Strafenprogramms haben wir die Werbepause weggelassen. Das heißt, die Kontaktmöglichkeiten markieren die Mitte dieser Sendung. Das werden wir noch sehen. Hä, was? Stefan, genau. Nicht mit der Schere daran. Nein. Dann gehen Sie bitte mit der Schere weg. Ja, genau. Okay, ja, wir haben jetzt was für euch, was wir lange nicht mehr hatten, nämlich den verrückten Podcast. Genau. Ja. Die Älteren erinnern sich. Richtig. Und nochmal kurz zusammengefasst, René hat in seiner tollpatschigen, tollkühnen Jugend weder Kosten noch Mühen gescheut, irgendwelche Firmen mit Produktfragen zu löchern. Mit Briefen zu malträtieren. Richtig. Und kurioserweise haben die Marketingabteilung gesagt, na, da springen wir doch mal auf dem Zug, den verarschen wir selber mit. Vielleicht ist es auch heute so, denn heute geht es um? Heute geht es um Pringles. Pringles, das sind doch Chips? Nee, was? Genau. Ja. Es ist, also der Brief ist vom Mai 1998. Vor dem Krieg noch. Den habe ich schon gelebt übrigens. Ne? Ja, wir alle. Nein, ich meine nicht vom Krieg, ich meine also, 1998 habe ich schon gelebt und konnte sogar schon den Stift führen. Ja. 33 Jahre sind da, wenn und ich richtig gerechnet habe. Ich weiß nee, 98? Dann sind es 23, Entschuldigung. Ja, und da, da gab es einen Pringles-Werbespot. Ich kann jetzt auch nicht mehr mir in Erinnerung rufen, aber vielleicht kommt es ja durch den Brief durch. Mhm. Hab den Brief jetzt auch lange nicht gelesen. Deswegen, ich lese ihn einfach mal vor, was ich an die Firma Procter & Gamble geschrieben habe. Ja. Oh, das ist ja die Antwort. Ja. Ich habe das noch gemerkt. Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Genau, also im Mai 1998 schrieb ich an Procter & Gamble. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich vor kurzem Ihren Werbespot für die Pringles mit der Message einmal gepoppt, nie mehr gestoppt sah, überkam mich große Sorge und Angst. Ich selber bin Vater zweier Teenager und leite in unserem Ort die Bürgerinitiative Nie mehr versucht. Versucht. Wir versuchen unsere Jugend von jeglichen in die Abhängigkeit treibenden Suchtmitteln und dem daraus resultierenden Dasein als Suchtopfer fernzuhalten, indem wir mit ihnen über die Problematiken sprechen und Vorträge halten. Wir haben Alkohol, Nikotin und anderen Rauschmitteln den Kampf angesagt und bisher auch viel Zustimmung mit unserer Aktion erhalten. Als ich nun Ihren Spot sah, war mir meine Aufgabe klar. Es ist meine Pflicht, über die Kartoffeldroge aufzuklären und wende mich deshalb direkt an Sie. Ich hoffe, dass Sie mir bei meiner Mission behilflich sind, denn schließlich ist es nicht alltäglich, dass ein Produkt mit einem so eindeutigen Ziel, die Menschheit abhängig zu machen, auf dem Markt Akzeptanz findet. Des Weiteren haben Sie die Verantwortung für die Folgen, die durch Ihr Produkt hervorgerufen werden. Um in die ausführende Phase meiner Aufklärungskampagne gehen zu können, habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Wie lange ist die Inkubationszeit für die Abhängigkeit? Gibt es schon Ihnen bekannte Fälle über Beschaffungskriminalität? Welche Ingredients sorgt direkt für die Sucht? Verschaffen Sie sich auf diese Weise nicht illegal Wettbewerbsvorteile? Werden Pringles nun gepoppt oder oral eingenommen? Wie wirkt sich die Sucht aus? Woran erkenne ich den typischen Pringles-Dealer? Ist es vielleicht der Brillenträger, ist es vielleicht der Bärtige, der die Verpackung ziert? Und wie läuft ein solcher Deal ab? Planen Sie bereits spezielle Auffanglager für Pringles-Süchtige? Sie sehen eine Hülle voller knackiger Fragen, die beantwortet werden wollen. In Vorfreude auf Ihre Antwort und Stellungnahme mit einem Dank im Voraus für Ihre Bemühungen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Mhm. Ihr hört schon, liebe Hörer, dass ihr was gehört habt. Aber die ganze Sache war nicht ganz so ernst gemeint. Ach, doch nicht. Ach so, war nur ein Spaß. Das haben wir im Vorfeld nicht gesagt. Ja, also wir haben nur gesagt, René hat da hingeschrieben, aber das ist ja natürlich irgendwie ein ernstes Anliegen. Jetzt ist es ja die Frage, wie die Wahrnehmung der Firma Procter & Gamble ist. Und das hören wir im nächsten Podcast, wenn ich... Ja, wir haben gerade noch darüber sinniert, ob wir es jetzt gleich auflösen. Wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal, wie die Zeit reicht. Entweder am Ende dieses Podcasts oder dann im nächsten Podcast. Also bleibt besser dran. Ja. Ne? Aber Spannung muss sein, komm, wir sagen nicht so viel. Gehört zum Konzept dazu, Spannungsaufbau. Ne? Ja. Ach so, etwas noch. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, sag mal, reden Sie nicht irgendwie mal über die Wahlen in Berlin und Bundestagswahl? Da gab es Klopp in der Resi. Und in der Bezirksverordnetenversammlung ist Zettel 3 und der vierte Zettel ist dann Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nee, machen wir nicht, weil wenn der Podcast erscheint, dann ist das mit der Wahl alles schon längst kein Thema vorüber. Mehr. Dann spricht keiner mehr über die Wahl. Dann heißt es ausbaden. Dann heißt es, macht irgendwas draus. Genau. Bildet eine Koalition oder was auch immer. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Aber wir haben schon festgestellt, Briefwahl. Ich gehe hin. Ich gehe auch hin. Also 2-1 für die. Ich mache Briefwahl, genau. Ich bin schon durch. Ich habe schon gewählt. Ja, das heißt, was René gewählt hat, wissen wir nicht. Wir gehen noch wählen und ihr wart schon wählen. So kann man sagen. Das ja, klingt sehr kompliziert. Ja, genau. Das passt ja zu, ich wollte euch eigentlich einen Witz über Zeitreise erzählen, aber der hat euch nicht gefallen. Den hatten wir schon. Ja, der war schon letzte Folge. Aber es gibt ja auch Leute, die letzte Folge noch nicht gehört haben. Stimmt. Und jetzt wisst ihr, warum es sich lohnt, da nochmal reinzuhören. Da kommt der Witz nämlich nochmal. Okay, gut. Wir haben ja immer versucht, irgendwie so ein in unserer Redaktionssitzung vor 2 Tagen, haben wir versucht, so ein bisschen ein Grundthema zu finden. Worüber können wir denn mal sprechen? Und da hat sich was Interessantes herausgestellt, was ja auch in die aktuelle Zeit passt, nämlich das Stichwort seriöse Berichterstattung. Das ist quasi unser Follow-up zu den Wahlen, ja. Weil dort wird die Sache natürlich umso wichtiger und dann befasst man sich auch eher damit, was erzählen einem die Leute, die gewählt werden wollen und die Parteien, die Parteiprogramme. Was ist davon ernst zu nehmen, was ist für mich wichtig, was ist für mich seriöse Berichterstattung, was bedeutet für mich Wahrheit? Genau. Ihr seht schon, ein Mörderthemenkomplex. Deswegen überlegt ihr spontan, was fällt euch ein, wenn ihr das Wort seriöse Berichterstattung hört? Mir fällt ein Objektivität. Ja. Haben wir jetzt ein Wort nur durch ein anderes ersetzt? Im Prinzip schon. Ja. Aber ich bin ja durch die Informatik halb Mathematiker und da sind diese Worte nicht gleich. Ja. Neutralität. Neutralität. Ja. Hast du noch ein anderes Wort? Oder? Naja, ich habe überlegt, wie geht man in der Recherche daran und war einfach mal so frech und habe das einfach mal bei Google eingegeben. Und was? War halt gespannt, kann man machen. Was kommt da? Ne? Bei also, Wahrheit oder bei was? Nein, bei seriöse Berichterstattung. Ja, okay. Und das Interessante ist, das erste war eine Anzeige für die FAZ. Okay. Also eine gekaufte Dings, ne? Die haben was? Die haben seriöse, Berichterstattung als Support gekauft? Anscheinend, ja. War eine Anzeige auf Platz 1. Auf Platz 2, sehr interessant, ein Artikel vom BPB, also der Bundeszentrale für politische Bildung. Okay. Das passt ja schon eher. Auch eine Anzeige? Nein. Okay. Korrektes Suchergebnis. Organisches. Und auf Platz 3, ein Nachrichtenartikel zu Facebook News. Weil Facebook News soll ja die seriöse Berichterstattung fördern. Ja, dachte ich da. Facebook News? Ja, das ist ja ein neuer Dienst, der gerade aufgebaut Echt? Wird. Genau. Und bei dieser Recherche bin ich auf das Stichwort Massenmedien aufmerksam geworden. Was ja auch irgendwie im Zusammenhang steht. Ne? Und wenn man versteht, was im Prinzip Massenmedien sind und ausmachen, dann kann man das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen. Also, ich möchte mal kurz auf das Thema Objektivität eingehen. Ja. Wir hatten jetzt schon in der Redaktionssitzung festgestellt, also im Vorfeld, da testen wir Themen immer durch. Ja. Ne? Und haben festgestellt, das ist bei uns dreien, das ist ein hochphilosophisches Thema. Ich habe mich trotzdem mal mit Objektivität auseinandergesetzt und ich fand interessant, erstmal gleich vielleicht aufs Fazit zu kommen, es gibt keine Objektivität, das ist gar nicht möglich. Also die meisten, das sind keine Philosophen. Ne? Also ich weiß nicht, John Locke, René Descartes, ich weiß nicht, ob das Philosophen sind, als Wissenschaftler. Das sind mehr Wissenschaftler, glaube ich. Also weil für Objektivität spielt im Wissenschaftlichen... Philosophen sind auch Wissenschaftler. Okay, aber es ist die akademische Elite. Ne? Mhm. Die sind sich fast einhellig der Meinung, dass eine Objektivität nicht möglich ist, weil eine Wahrnehmung immer mit Sinnen zu tun hat. Und vor allen Dingen mit Erfahrungen. Ne? Ja. Das heißt, wir wissen es ja selber, das beste Beispiel ist, stell dir mal einen Stuhl vor und dann, jetzt können wir mal jeder seinen Stuhl aufmalen und dann werden wir mit Sicherheit 3 verschiedene Stühle hier in der Runde haben. Ne? Also Ja, das ist das eine Ding. Also Objektivität ist nicht möglich. Ich habe auf in dem Wikipedia-Artikel zur Objektivität mal die Stellen markiert. Und es sagt immer wieder, dass sich aus Dingen, die man in der Welt hat, immer Grundannahmen ergeben. Ne? Also auch aus der Information ergibt sich immer für jeden eine Grundannahme. Und ich fand aber interessant, es gab eine Möglichkeit, wie man das hinkriegen kann, der Objektivität nachzukommen. Das heißt, dass man seine Interpretation immer auf den Prüfstand stellt und hinterfragt. Ne? Letztendlich löst das ja nicht das Problem, weil dann hast du vielleicht einen halbwegs objektiven Standpunkt. Dadurch ändert sich aber nicht der Standpunkt der anderen. Fand ich sehr interessant. Also kurz gesagt, Objektivität gibt es nicht. Und ist vielleicht auch nicht gesund, weil beim Produkt zum Beispiel, ne, wenn man sagt, ich versuche objektiv das beste Produkt zu schaffen, wem nützt denn was, wenn jeder seine Sinneseindrücke in seine Wahrnehmung reinlegt und dann sagt, das Produkt, das deckt sich nicht mit meiner Erwartung. Das heißt, du musst eigentlich gar keine Objektivität schaffen in bestimmten Bereichen, sondern ganz bewusst, und das machen die Nachrichten ja, sie bedienen Erwartungen. Und deswegen fühlt es sich vielleicht sogar besser an. Also das, was du so erzählst, dann kommt mir auch meine Recherche zu den Massenmedien wieder. Also es hängt sehr stark zusammen, ne? Weil du hast ja, hier war zum Beispiel eine Situation, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Autor bist und einen Artikel schreibst für eine Zeitung oder was weiß ich, dann ist das genau der Punkt. Du weißt auf der einen Seite, wie kannst du, also eine neutrale, objektive Schlagzeile oder ein Artikel ist völlig uninteressant. Du musst so ein bisschen Emotion reinbringen. Also du musst da tricksen, ne? Aber wenn du zum Beispiel jetzt über ein Ereignis berichtest, dann kannst du da ja eine persönliche Meinung zu haben, ja. Aber die darfst du unter Umständen nicht in diesem Artikel sozusagen integrieren, weil du willst ja erstmal objektiv und neutral das wiedergeben. Ja, fies wäre, wenn du Objektivität und Neutralität vorheuchelst, genau. Und in Wirklichkeit manipulierst. Und ich möchte mal behaupten, dass das Problem mancher Medien ist, die das bewusst halt machen. Genau. Die die Stimmung machen, vielleicht auch für eine Sache, weil sie miteinander verbündelt sind mit irgendwas. Ne? Also die Bild-Zeitung ist ja bekannt dafür, dass sie mit bestimmten Leuten zusammenarbeitet und diese Leute, diese Medien als quasi als Sprachrohr oder als sich in die Öffentlichkeit zu stellen nutzen. Genau. Wie schwierig das ist mit der Neutralität und der Objektivität, sieht man anhand eines gedachten Beispiels besonders plastisch. Ich schreibe einen Artikel einer Berichterstattung. Das heißt, ich berichte über ein Objekt, ein Ereignis und nenne wirklich nur nackte Fakten. Ja. So, dann ist das ja super neutral und objektiv. Nein, ist es nicht, weil ich treffe ja selber eine Vorauswahl der Fakten, die ich da nenne. Das heißt, ich kann über ein beliebiges Objekt, und sei es nur irgendwie ein kleiner Granitstein, über den kann ich beliebig viel schreiben. Da kann ich so viel dran beobachten. Und stellt sich jetzt vor, man berichtet über ein Ereignis und man sagt eben, ja, es fand dann und dann statt und da und es waren so und so viele Leute da und der war dort etc. und so weiter. Aber es gibt eben so viele Fakten, dass ich unmöglich alles berichten kann. Und die Frage ist, ich als der Artikel schreibende, wo filter ich? Was in Anführungszeichen mute ich meinen Lesern zu oder was teile ich ihnen mit und was eben nicht? Und dieses Auslassen von Informationen kann auch schon eine Art der Manipulation sein. Ich fand das ganz gut, du hattest es in der Redaktionssitzung gesagt, weil wir haben überlegt, wer ist denn objektiv und kam so zu dem gemeinschaftlichen Entschluss, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Nachrichten objektiv sind, ne? Kam aber dann darauf, und das war der Punkt, den du da schon gebracht hattest, und den fand ich ganz gut, dass sie ja eigentlich auch eine Auswahl an Nachrichten zusammenstellen und schon ist ja eigentlich die Objektivität nicht mehr gegeben. Ja, aber genau, das ist irgendwie total interessant, ne? Weil du hast zum Thema Objektivität recherchiert, ich habe so ein bisschen das Thema Massenmedien und wir kommen wieder so irgendwie zum gemeinsamen Nenner und genau das Beispiel, was du gerade sagst, also das liegt halt daran, also diese Medien stehen ja in harter Konkurrenz letztendlich. Nur, wenn man jetzt auf Fernsehen oder den Rundfunk geht, ARD und ZDF bilden eine Ausnahme, weil die verdienen ja kein Geld, weil die kriegen ja automatisch schon so eine Gebühr von den Leuten und damit ist dieser Druck irgendwie Einnahmen zu generieren, Werbung zu schalten und irgendwie die Nutzer, also ob es jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendeine Schlagzeile hast, die Nutzer zu catchen, das braucht ja ARD und ZDF. Aber du wirst nie im Leben auch da Neutralität hinkriegen, weil die Nachrichten werden durch Menschen gemacht. Das heißt, irgendein, und das sind ja junge Menschen zum Teil auch, kommt auf den Sender drauf an, du hast ja immer eine Wahrnehmung, ne? Das heißt, irgendjemand liest in einer Nachrichtenagentur, so funktionieren Nachrichten. Genau. Ich gucke durch eine Nachrichtenagentur durch, was gibt es da Neues, ne? Such mir dann, sage, oh, das ist ein Thema, das ist interessant, und schon bin ich ja nicht mehr objektiv, sondern subjektiv, weil ich entscheide ja selbst, nehmen wir es rein oder nicht. Also selbst, also da wird irgendjemand sitzen bei den Nachrichten auch, der sagt, nee, lass es mal weg, das interessiert keinen. Ja. Und ich habe zum Thema Objektiv-Subjektivität auch noch einen interessanten Punkt, weil es klingt ja so, als wenn Subjektivität scheiße ist und Objektivität ist das Nonplusultra, aber denk mal. Niklas Luhmann, ich nenne den Namen einfach mal, ich weiß nicht, wer es ist, aber falls ihr tiefer recherchieren wollt, Niklas Luhmann hat gesagt, dass Objektivität und Subjektivität keine Gegensätze sind, sondern verschiedenartige Systeme. Und jetzt kommt's, Objektivität ist ja, was sich in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Da muss man ja auch sagen, das ist ja gar nicht, also neutral kann es einfach nicht geben. Das heißt, das ist einfach Common Sense, würde man sagen. Ne? Also so, ne? Das ist so der Standard, das ist Mitte. Normalisiert. Ja, genau. Und Subjektivität ist, kommt aus dem, aus einem einzelnen Bewusstheitssystem. Mhm. Und da möchte ich mal die Verbindung zu unserem Podcast bringen. Ja. Wir haben uns ja auch gefragt, was machen wir denn hier? Wir hatten immer oft das Bestreben, so Infotainment zu machen, sind aber durch Marc auch dahin gekommen, ne, dass es mehr so, eigentlich mehr so schon persönlich sein soll. Und letztendlich, was wir hier von uns geben, sind Meinungen, die euch helfen sollten, zu inspirieren. Genau. Das heißt, unser Podcast ist ganz klar genommen total subjektiv. Mhm. Absolut. Weil wir sind ja nicht für die Allgemeinheit, stehen wir ja nicht unbedingt. Es gibt ja auch Themen, wo wir sagen, wir drei haben es schwer, einen repräsentativen Durchschnitt aus der Bevölkerung wir haben Meinungen Leute, zu bilden. Wir haben drei Leute gefragt. Ne? Nein, aber ich wollte mal die Schlagworte reinbringen. Also das Ganze muss natürlich unterhalten, Neugier wecken, ständige Aufmerksamkeit erregen. Das sind so ja das die, ist, was wir brauchen, damit wir überhaupt Informationen aufnehmen. Ja, damit wir uns dafür interessieren, sozusagen. Ja. Ne? Sonst könntest du ja auch einen Roboter hinsetzen, der das alles vorliest. Ja, und einen interessanten Fakt habe ich gelesen. Schlechte Nachrichten kommen natürlich immer viel besser an. Und weißt du warum? Weil sie dich gut fühlen lassen. Davon lebt zum Beispiel auch die Bild. Dass es besser geht. Weil, genau, dir geht es dann automatisch besser. Du liest irgendwelchen Scheiß, wo du dir sagst, ha, Gott sei Dank bin ich davon nicht betroffen. Mhm. Also es hebt dich selber an. Ja, also du ziehst dich am Unglück anderer hoch. Hat das auch was mit der Sensationslust zu tun? Sicherlich auch, ja. Also wer schaut sich nicht gerne mal ein großes Feuer an? Ja. Wenn irgendwas explodiert im Kino. Genau. Die Frage ist es denn was Schlimmes? Weil das wird ja auch verteufelt. Ne? Diese, also da sind wir ja beim Thema Gaffer und die sind ja getrieben durch Sensationslust. Genau. Eigentlich ja auch nichts Schlimmes, wenn man damit nicht irgendwas behindert. Ne? Und im Notfall gilt nun mal, Platz machen für die Leute, die ihre Arbeit tun wollen. Wenn man da und nichts zu tun Platz hat. Machen kann auch heißen, nach Hause gehen. Ja, genau. Einfach weitergehen. Ne? Ja. Absolut richtig. Ne? Ein guter Grundsatz, wie gesagt, das Dokument war, was habe ich gesagt, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ne? Also schon, sehr interessant. Und einen Grundsatz haben die noch gesagt, weil da geht es jetzt um die Manipulation. Ne? Das hatten wir ja auch schon erwähnt. Also von möglicher Manipulation seiner Meinung durch Massenmedien, sage ich jetzt mal, schützt man sich übrigens am besten. Wenn man die Vielfalt der miteinander konkurrierenden Massenmedienerzeugnisse quasi vergleicht und nicht nur auf eins setzt, sondern mehrere quasi. Man soll sich eine eigene Meinung bilden und sich nicht nur eine oder zwei oder drei Meinungen vorbeten lassen, sondern mehrere möglichst diametrale Ansichten einfach mal gehört haben. Man könnte auch sagen, wenn sich ein befreundetes Pärchen streitet sich und sie kommt als Erste an und sagt, was für ein Idiot etc. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und dann hörst du dir aber seine Seite auch noch an und dann erst bist du in der Lage, gegebenenfalls dir ein eigenes Bild zu machen. Gutes Beispiel, definitiv. Ja. Ja, wobei ich das auch schwierig finde, sich ein eigenes Bild zu machen. Ich fand, auch wenn ich über die Wahl sprechen wollen, aber ich habe da mal ganz intensiv gemerkt, wie, also für mich war das, diese Vorbereitung, die Entscheidung zu fällen, war für mich mir eine Meinung bilden. Und das ist ganz schön intensiv. Selbst mit den vorausgewählten Thesen, die so ein Wahl-O-Mat zur Verfügung stellt, das ist ja auch nur ein Bruchteil an Informationen. Mhm. Und zu jeder dieser These, man hat immer das Gefühl, es gibt ein klares Ja oder ein klares Nein. Das ist aber, glaube ich, komplette Fehlwahrnehmung. In den seltensten Fällen. Man beleuchtet eine Seite. Wir hatten das, das fand ich ganz gut, weil wir haben uns zweit damit auseinandergesetzt, ne, als Paar quasi. Das war interessant zu sehen, wie unterschiedlich unsere Realitäten auch sind. Ne? Also nicht, dass einer eine falsche und einer eine richtige hat, ganz im Gegenteil. Es gibt so viele Welten und Realitäten, wie es Menschen gibt. Mhm. Und aus der Realität heraus dann so eine These zu bewerten, war schon interessant, dass ich zum Teil andere Ansatzpunkte habe, mit der ich ihn auch überzeugen konnte. Ne? Und andersrum konnte ich überzeugt werden durch Ansatzpunkte, die ich so gar nicht gesehen habe. Weil jeder eine eigene Wahrnehmung hat. Ja. Und jetzt kommt das Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe. Wo hast du denn das hingeschrieben? Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität. Genau. Da hat der René gesagt, ich hatte das in einer Redaktionssitzung genannt, das ist auch zitiert von irgendwo her. Und René hat gesagt, das muss unbedingt sagen. Ja, nee, finde ich gut, habe ich wieder vergessen. Nicht, dass es nicht hängen geblieben ist, aber ich habe es irgendwie weggefiltert. Marc ist schon immer unser Zitate-Experte, weil auch zu Corona hat er ein tolles Zitat gebracht. Ja, habe ich? Die Frage der die Größe der Fragen übersteigt die Anzahl der Fragen ist größer als die Zahl der Antworten. Und jetzt schon wieder eins. Das ist der Grund, warum ich mir Dinge aufschreibe, wenn ich sie lese. Richtig. Weil ich sie sonst immer falsch wiedergebe. Absolut. So, Marc ist, glaube ich, richtig kalt. Kann das sein? Nee, Marc sucht hier keine mögliche Position. Also obenrum ist mir ein bisschen frisch, aber unten rum an den Füßen noch mehr. Jetzt habe ich Angst gehabt. Aber so in der Mitte. In der Körpermitte? Ja, also wir sitzen hier auf diesen typischen Bierbänken. Und da merke ich gerade, ist mein Arsch dran festgeklebt. Ja, okay, das, witzigerweise. Wir wissen, dass wir das nächste Mal ein Sitzkissen einpacken. Ja, genau. Was soll noch alles mitschleppen? Für die Ü50-Jährigen. Obwohl, heute hätte es gepasst. Heute hätte ich das Stativ ja nicht mitnehmen müssen fürs Mikrofon. Genau. Ja, aber ich finde es super interessant und wir hatten ja in der Redaktionssitzung zu diesem philosophischen Themen auch unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt was ist oder Beispiel, nicht. Ne? Na, weil, also könnt ihr auch gerne auch mal als Feedback an uns geben, ob diese ob das jetzt einfach für euch ist, wo ihr sagt, oh Gott, das ist mir jetzt so hoch, da schalte ich lieber aus, oder ob ihr sagt, nee, das inspiriert mich auch, mir selber Gedanken zu machen, weil das ist immer so, so für mich so eine kleine Mission, auch im alltäglichen Leben, Leute anzuregen, sich sie mal einen anderen Standpunkt sich anzuhören oder damit auseinanderzusetzen. Aus der Komfortzone, auch mal den wie sagt man, die eigene Sichtweise. Ja, ich finde es auch interessant, weil ich weiß natürlich auch, dass meine Sichtweise ist für mich hundertprozentig richtig. Ich weiß aber, dass jeder Mensch, wie gesagt, seine eigene Welt, seine eigene Realität, sein eigenes Wahrnehmungsbild hat und da Dinge dann nicht nach meinen Konzepten und Regeln funktionieren. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren, wisst ihr ja selber, wenn jemand nicht so macht, wie man gern möchte. Ja, wenn du nicht auf uns hörst. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man damit viel weniger Schmerzen. Ja. Dann sagt man sich, das, was ich weiß und kenne, ist nicht alles und vor allem nicht richtig. Genau. Ja. Seine eigenen Ansichten, nicht nur die, die man von außen serviert bekommt, mundgerecht aufbereitet, sondern auch die eigenen Ansichten, die sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert haben, immer wieder hinterfragen und nichts als gegeben und als absolut hinnehmen. Genau. Aufmerksam, achtsam bleiben. Ja, und wir haben ja auch mal geguckt, gerade jetzt, weil wir aus Berlin sind, da kann ja jeder mal für sich, wenn wir jetzt kurz die Stichworte geben, mal überlegen, wie er da quasi subjektiv, also emotional und objektiv sozusagen das Ganze erlebt hat. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an den BER denkt, ein ganz großes Projekt, was ziemlich schief gegangen ist. Alle haben sich nur lustig gemacht, also die emotionale Ebene, aber objektiv betrachtet ist es doch am Ende eigentlich ganz gut gelaufen, oder? Er ist fertig geworden. Ja. Da muss man auch dazu sagen, dass diese Bewertung kommt dann auch ein bisschen aus den Erfahrungen. Durch die Massenmedien. Ja, das ist schon klar, aber die persönliche Bewertung zum Flughafen kommt eben auch aus der Erfahrung, die man selber hat. Ja. Und ich habe das eben mal aus Projektsicht gesehen. Und da sind wir uns ja auch einig, wie soll denn ein Projekt fertig werden, wenn während der Projektumsetzung immer noch Änderungen kommen. Ja. Ne? Ich glaube, das versteht auch jemand, der nicht im Projektgeschäft ist, dass das null Sinn macht. Nur sowas wird halt, weil es nicht Sinn, also dann wäre es ja nichts Besonderes, wird einfach mal unter den Tisch fallen. Fakt, ja, jetzt sagen wir so, es ist ein hinderlicher Fakt für die Berichterstattung. Weil dann würde man ja sagen, ja, was erzählt ihr uns das jetzt? Das ist ja wohl klar. Ne? Dann ist es ja nicht mehr interessant. Ganz genau. Ja. Was hatten wir noch als Beispiel? Corona natürlich ganz brandaktuell. Oder die Wahlen. Ne? Also da wurde im Vorfeld, gibt es ja viele Berichte. Und bei Wahlen ist natürlich ganz gefährlich, weil du ja eine gewisse Richtung vielleicht ein, je nach Medium, was du verfolgst, kannst du ja eine gewisse Richtung dann gelenkt werden. Also deswegen, da muss man wirklich auch aufpassen. Glaube. Was hat das Medium damit zu tun? Ja, das ist ja das, wo ich die Informationen aufsauge unter Umständen. Also es ist schon, genau, also eigentlich, wenn ich mich jetzt, es gibt ja Parteien, da fragt man sich, wie man sowas wählen kann. Ja. Ne? Und die Leute, die diese Parteien wählen, die sind ja der hundertprozentigen Meinung, dass sie alles richtig machen. Ne? Und da könnte man, da würde man jetzt sagen, merkt ihr es nicht? Und die Antwort ist, Nee, die merken es nicht. Die sind, und das ist auch nicht böse gemeint, die sind davon überzeugt. Ne? Ja. Die sind der Meinung auch, die machen was Gutes. Das ist jetzt nicht Gehirnwäsche oder so, aber vielleicht nah dran. Ja. Du bist halt, wir hatten das schon mal, du lebst in deiner Blase, wenn du nur noch so eine Information einfach, ja. Und du fängst ja an, Sachen dann auch so zu bewerten. Ne? Also, Also kannst du mit Parteien, ne, mit Wahlen, mit zu Corona, zu jeder Information, ich merke das auch oft in meinem Umfeld, es gibt Leute, du kriegst eine Information, allgemeines Weltgeschehen, was gerade passiert. Ich sage bei der Sache, ja, alles gut. Mhm. Und jemand anderes sagt, hey, kannst du dir das vorstellen? Also allein die Wahrnehmung ist dann ja auch schon eingefärbt. Und in dem Zusammenhang kann ich ein gutes Buch empfehlen. Oh, das hat nämlich damit zu tun, dass Informationen immer durch zwei Wege laufen. Sie werden emotional herausgegeben, ne, also schon eingefärbt, und sie werden emotional aufgenommen. Das heißt, die Information, die reine Information, ist dann schon zweimal durch die Wäsche gegangen. Ne, und verfälscht. Und verfälscht. Und das Buch heißt Miteinander reden, Störungen und Klärungen. Mhm. Allgemeine Psychologie der Kommunikation ist der Untertitel. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es bestimmt auch bei Blinkist. Sicherlich auch, wobei ich das nicht empfehlen kann, Bücher in 5 Minuten, das ist doch so eine Zusammenfassung, oder? Ja, ich kann es sehr empfehlen. Ich kann es für Sachbücher überhaupt nicht empfehlen, für einen Roman vielleicht. Das ist ein gutes Beispiel. Auch wieder kontrovers. Der sagt, ey, ist geil, und der andere sagt, nee, bloß nicht. Und das Gute ist, ja, ich kann das Problem ist, René hat Unrecht. Und ihr hört das jetzt und wisst gar nicht, ist es jetzt gut oder schlecht? Ja. Der Punkt ist, es gibt Menschen, für die wird es passen, es gibt Menschen, denen reicht das halt nicht, ne? Aber ja. So ist es ja immer, ne? Ja, aber eine Gefahr gibt es natürlich. Mein Tipp, kauft euch das Buch nicht, geht in die Bibliothek. Ja, sehr gut. eine Gefahr gibt es dabei natürlich, bei diesen ganzen Meldungen. Was kann nämlich auch passieren? Dass sich falsche Meldungen darunter mischen. Und das ist ja auch in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema, Falschmeldungen, Fake News. Ne? Und gerade vor Wahlen ist es natürlich immer verstärkt aufgetreten. Und man stelle sich vor, das ist heutzutage möglich. Also es war schon immer möglich, aber jetzt ist es umso deutlicher, tritt es hervor. Da ist jemand, der lanciert einfach eine bestimmte Meldung und da sind einfach unrichtige Fakten drin. Und es macht die Runde, weil irgendjemand sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das stimmt, ohne das weiter zu prüfen und teilt es in seiner persönlichen Blase und das nimmt immer größere Ausmaße an und irgendwann wird es, wie René so schön sagte, im schlimmsten Fall wird es Common Sense und ein riesiger Teil der Bevölkerung ja glaubt einfach an etwas, was überhaupt nicht stimmt. Und dann ist es schwer, das wieder zu widerlegen. Quasi. Ich habe da ein interessantes Beispiel, das jetzt mal auch unkritisch ist, aber das ist vielleicht verdeutlicht. Ich habe mit jemandem, der religiös ist, mal gesprochen, der auch akademisch unterwegs ist, also gebildeter Mensch. Das schließt sich ja nicht aus, ne? Ganz im Gegenteil. Ja. Also das war jemand, der auch sehr wissenschaftlich interessiert ist. Und dann sagte ich so zu ihm, wie funktioniert denn das für dich mit dem Urknall und dass der liebe Gott die Welt geschaffen hat? Also die wissenschaftliche Seite und die religiöse. Big Bang Theory. Ich sag zu ihm, das, was Wissenschaft und Schule so vermittelt, ist ja eigentlich Common Sense. Das heißt, so ist es eigentlich. Wie passt es jetzt für dich zusammen? Und da sagte er so, das mit dem Urknall ist doch gar nicht bewiesen. Das ist auch nur eine Theorie. Und ich fand das interessant, weil ich habe das dann versucht, aus seiner Perspektive zu sehen. Er hat ja recht. So wie wir jetzt sagen, das mit dem lieben Gott, das ist nur, also wir als Nicht-Religiöse, ne? So wie wir das sagen, das mit dem lieben Gott ist halt einfach nur was, woran man glaubt oder eine Idee oder Theorie, so sagen die das natürlich auch. Die sagen ja, aber die wird halt an der Schule gelehrt, ne? Und die haben damit kein Problem. Also das macht es noch lange nicht zur Wahrheit für die. Und das fand ich interessant. Und ich glaube, so ist auch die Welt. Die ist nicht schwarz-weiß, das ist richtig, das ist falsch. Ich wundere mich schon immer bei den Dinosauriern, wie die so auf Jahre genau sagen können, wie alt so ein Fossil ist. Weißt du, wenn ich sage, wenn ich gefragt werden würde, wie alt bist du, und ich sage, ich bin 16, dann würde man sagen, da hast du dich aber um mindestens 20 Jahre verschätzt. Ja, ja, sagt das mal jemand, ja, mit den Dinosauriern. Ja, der sagt dann, was willst du denn? Kannst du ja nicht nachweisen. Ja. Ne? Also, und das, glaube ich, muss man auch so locker sehen, muss man auf dem Schirm haben. Ja, gut, aber sowas ist ja, was du genannt hast, zum Beispiel, ist ja anhand von wissenschaftlich-historischen... Aber ja, wer sagt denn, dass das stimmt? Ne? Das ist nur der wahrscheinlichste, ja, Fall. Genau, also genau. Und wer sagt denn, dass es der wahrscheinlichste ist? Das ist eine... Nach dem jetzigen Kenntnisstand. Nach dem jetzigen, ja, Kenntnisstand. Genau. Das ist es immer. Das sind, ja, das sind so... Ich sehe dann, das sind keine Variable, aber es sind Parameter. Ja. Das also hat überleg mal, was die Leute vor 1000 Jahren wussten, was sie vor 100 Jahren wussten, was sie heute wissen und was sie möglicherweise morgen wissen. Es ist ja letztlich alles nur auch hergeleitet. Ne? Selbst Wissenschaft. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie wird eine wissenschaftliche Theorie zu einem Fakt? Wann passt... Da gibt's... Die muss irgendwann anerkannt werden. Faktisch, ne, wird es eigentlich nie, aber es ist, sie, genau, wird irgendwann anerkannt. Ne? Wissenschaft. Genau, sie wird anerkannte anerkannt. Theorie. Belegt wird sie. Also es gibt Sachen, die sind vielleicht klar. Das Problem ist, dass mit dem Belegen, das prüfen natürlich auch wieder Menschen. Richtig. Und dann kann es eben auch Fehler beigeben. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass man sich auf etwas einigt. Also die Menschheit als solche, oder zumindest der wissenschaftliche Teil davon, der einigt sich darauf, dass das, was jemand herausgefunden hat, dass das wirklich stimmt. Ja. Vielleicht brauchen wir auch einfach irgendeine Realität, damit wir ruhig schlafen können. Ne? Das meine ich komplett ernst, weil du wirst eine Scheibe kriegen. Bestes Beispiel, wenn Menschen versterben, oder sagen wir, nehmen wir mal noch ein extremeres Beispiel, wenn, das ist jetzt blöd, gibt es ja nicht Extremeres, aber wenn Menschen spurlos verschwinden, ne, dann wollen Angehörige wissen, ob die tot sind, ob die gestorben sind oder ob die entführt worden sind, oder welche Umstände sind die gestorben. Ja. Du könntest ja sagen, ey, weg ist weg, fertig. Und dann merkst du, wie der Mensch tickt. Nein, der braucht irgendwas, woran er sich festhalten kann. Ja. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass Menschen, wenn wir jetzt nochmal auf das Wahlthema kommen, ganz leicht zum, relativ leicht zu manipulieren sind, weil du gibst ihnen einfach eine leichte Antwort auf eine komplexe Frage. Und was eine hohe Kunst ist, nur dummerweise macht das meistens keinen Sinn, weil es ist einfach unzulässige Verallgemeinerung. Und da sind wir bei Publizismus, ne? Da werden einfach eben sehr leuchtend irgendwelche Wahrheiten hingestellt und man sagt sich, ja, das muss stimmen, das macht total Sinn. Apropos, Stefan, das macht doch keinen Sinn, dass du hier immer noch mit dem T-Shirt sitzt. Du musst doch frieren wie ein Schneider. Auch hier haben wir eine Bandbreite. Heißer Typ, ja. Vom Eskimo zum... Ja, jetzt eh schon zerstochen. Jetzt wollen wir auch die Jacke anziehen. Ich, ja, das ist eine wunderbare Logik, die wir... Genau. Die bestimmt auch unsere Hörer folgen können. Ich bin völlig von Mücken zerstochen. Wieso soll ich mir jetzt noch eine Jacke anziehen? Genau. Was haben die Temperatur damit zu tun? Richtig. Noch ist ja warm, aber man merkt... Entschuldige, dass ich überhaupt gefragt habe. Das ist super lieb, dass du dich so um mich sorgst. Aber du bist nicht meine Mutter. Okay. Du bist noch nicht meine Mutter. Ja, genau. Ja, aber jetzt hast du ja zum Schluss so ein bisschen negative Stimmung reingebracht. Nö, finde ich gar nicht. Ich weiß, dass du jetzt gerne zu den Witzen überleiten würdest. Ah. Und deswegen meine Worte hier ins Negative ziehst. Nein, du weißt nicht mal. Nein, du hast vom Tod gesprochen. Nein, ich finde es mega, mega interessant. Ja. Sollte man sich definitiv... Ach, da soll man sich auch nicht so viele Gedanken machen. Ja, YOLO, sage ich nur. Ja, YOLO, genau. You only live once. Genau. Ja, weil vieles, ich glaube, wenn man sich Gedanken macht, vieles übersteigt ja auch sozusagen den, wie sagt man es, diese Vorstellungskraft. Ne? Meine also, nicht. Meine nicht? Ich habe heute Abend wieder Gehirnschmerzen, weil ich so viel nachgedacht habe. Tut mir der Kopf weh, ne? Musste wieder im Stehen schlafen. Okay. Ja, also spannendes Thema, kann man, glaube ich, eigentlich noch stundenlang diskutieren oder drüber sprechen. Drüber philosophieren. Philosophieren, ja. Das, und wie gesagt, mich würde wirklich interessieren, weil wir das auch sehr kontrovers behandelt haben bei uns in der Redaktionssitzung. Ist das zu viel? Also, weil ich finde so eine Gespräche super interessant. Ja. Ich höre da auch gern zu, weil es löst ja auch was aus im Kopf. Und ihr könnt uns natürlich super gern auch mal zukommen lassen, was es bei euch ausgelöst hat. Mhm. Ich erinnere mich da an einen Zuhörer, der das immer auf sehr, sehr elegante Art und Weise macht, wo man dem Film im Kopf folgen kann, okay, der der quasi eine Kurzzusammenfassung seiner Wahrnehmung des Podcasts wiedergibt und was ihm dabei durch den Kopf ging. Du meinst Gordon? Oder Peter? Ja, wenn du, ich wollte jetzt nicht den einzelnen Zuhörer an sich hervorheben. Ja. Gordon aber ist ja einer, der immer viel musst du sagen, Gordon, hat, ja. Gordon, war jetzt schon lange nicht mehr. Was ist denn da los, Gordon? Ja, macht hallo, Gordon. Sehr, sehr hört gut. Uns überhaupt jemand zu da draußen? Hallo, hallo, hallo. Kann uns jemand hören? Aber ich klopfe mal kurz auf mach seinen Kopf. So, nein. Damit hat sich jetzt auch schon herausgestellt, dass das lustige Ende an dieser Sendung nicht der Brief sein wird. Ja. Das heißt, die Antwort auf den vorhin vorgelesenen Brief, die gibt es dann tatsächlich erst im nächsten Podcast. Ja, haben wir doch gewusst. Aber es soll nicht traurig zu Ende gehen. Ich übergebe das Wort an dich, Stefan. An mich, ja. Wir sind nach wie vor in Folge 68 vom Podcast, vom Berlin-Podcast. Und natürlich darf das Witzbattle nicht fehlen. Und deswegen kommt es jetzt hier mit Marc als Ersten. Sagt ein Mann zu seinem Freund, meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und wie viel hat sie schon verloren? Bis jetzt? 2 Wochen. Sehr gut. Ja. Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr Doktor. Ist meine Krankheit schlimm? Schlimm? Naja, sagen wir mal so. Wenn ich sie heile, dann werde ich weltberühmt. Oh. Da habe ich was Ähnliches. Der Arzt zum schwerreichen Schauspieler, ich werde sie heilen. Und wenn es mich ihr ganzes Vermögen kostet. Auch sehr schön. Was, wenn es mich ihr ganzes Vermögen kostet? Genau. Ja, sehr gut. Immer wenn ich Herzen und Namen in Bäumen eingeritzt sehe, denke ich nicht, ach, wie süß, wie romantisch, sondern wie krass, dass Leute ein Messer mit so einem Date mitnehmen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Malerlehrling, der soll Markierungen auf die Autobahn pinseln. Ja. Und am ersten Tag schafft er 2 Kilometer. Mhm. Am zweiten Tag schafft er nur 500 Meter. Und am dritten Tag sind es sogar nur 200 Meter. Und da sagt der Meister zum Lehrling, sag mal, woran liegt denn das, dass du immer weniger schaffst? Und da sagt der Malerlehrling, naja, der Weg zum Farbeimer wird irgendwie mal länger. Hätte mal mitnehmen sollen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie meldet sich ein Darsteller eines Erotikfilms krank, wenn er nicht zu den Dreharbeiten erscheinen kann? Ich kann heute nicht kommen. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ja. Oha, oha. Passt übrigens auch in die Ecke, ne? Kurz und schmerzlos. Ja. Ich habe verlängert. Mark. Neulich in der Disco. Er, willst du tanzen? Sie, ja, gerne. Er, okay, super, dann geh mal tanzen und ich unterhalte mich so lange mit deiner Freundin. Boah. Sehr gut. Ich trainiere früher auch immer so gemacht. Denke ich, finde sehr gut. Ja, 2 Typen unterhalten sich, sagt der eine, sag mal, wie viel wiegt denn deine Frau? Dann sagt der andere, kannst du mich bitte was Leichteres fragen? Boah. Komm, wenigstens die ersten 3 Zahlen. Ja. Was ist grün und im Fernsehen zu sehen? Günter Lauch. Boah. Ja, die Flachwitz-Ecke haben wir auch wieder aufgemacht. Genau. Okay, dann gibt es noch einen Bonus. Als Bonus. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du irgendwas dagegen? Ich habe nichts dagegen. Schon in Ordnung, dass du Kopfschmerzen hast. Das sieht dir recht. Ja. Wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja. Einen Fisch. Oh. Ja, ich wollte auch noch einen Flach hinterher schieben. Ja. Okay, pass auf. Einen habe ich noch. Warum weiß man, dass Rapunzel blond war? Ja. Jede Dunkelhaarige hätte doch die Tür aufgemacht. Ja. Ja. Jetzt in Ordnung. Kann man so machen, ne? Das ist übrigens, um das philosophische Gespräch nochmal aufzugreifen und zum Ende zu bringen. Da hast du eine Information mit untergejubelt, ja. Die ein falsches Licht auf dieses, einschaltet. Ja, aber vielleicht denken jetzt einige drüber nach. Weil, um es genau zu nehmen, Rapunzels Turm hatte keine Tür. Die hat die Stiefmutter zugemauert. Fake News. Hätte sie die Geschichte mal zu Ende lesen müssen. Fake News. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung für Bibliotheken machen, ja, und den im ersten Take gefallenen, die im ersten Take gefallenen Informationen noch mitgeben. Ich habe mir ein Buch ausgeliehen von 1971. Das kann man sogar noch anfassen, das sieht noch gut aus. Und eins von 1978, das ist noch druckfrisch. Wie hieß es nochmal? Das Buch von 1971 ist Die Singvögel unserer Heimat von Kleinschmidt. Und das Druckfrische muss die Bibel sein. Nein, das Druckfrische war Alfons Zitterbacke. Ja, Alfons Zitterbacke. In der Erstauflage. Ja. Mit Korrekturzettel drin vom Kinderbuchverlag der DDR, glaube ich. Und auf dem Korrekturzettel, der in das Buch eingeklebt ist, steht auf Seite 5, der Satz muss eigentlich heißen sowieso. Und auf Seite 17 haben wir vergessen, einen Buchstaben. Einen, ja, ist doch nett, ja, für die nächste Version dann. Für die nächste Version. Fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Ja. So, der Marc räumt hier schon auf. Ich glaube, ja, er will nach Hause. Er hat Hummeln im Hintern quasi. Ja, und er muss Fahrrad fahren, ja, damit er warm wird. Deswegen würden wir sagen, an der Stelle verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Absolut. Schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn Sie Stefan sagen hören. Herzlich willkommen. Ich habe vergessen, das Aufnahmegerät einzuschalten. Genau. Ja, das war, ich muss euch was sagen. Wie lange hast du eigentlich gewartet, bis du uns das gesagt hast? Ich habe erst mein Würstchen gegessen, so lange. Nein. Das war Folge 68 vom Berlin Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Marc. Schön, dass du dabei warst, René. Danke, ja, Stefan, dass du dabei warst. Fanden, ja, wir auch super toll. Super. Schön, dass ihr dabei wart. Das fanden wir am tollsten. Ja, die Lampe leuchtet noch. Also, Aufnahme gelungen. Deswegen, bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Scheiße. Jetzt läuft's. So, wir gucken kurz auf die Uhr. Ja, es war auch scheiße, was ihr erzählt habt. Jetzt erzähl's mal kompakter. Gut, dass ich so vergesslich bin. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir eben gesprochen haben. Also für mich wird's nochmal normal. So, Stefan, dann machen wir die Begrüßung. Soll ich die runterzählen oder kriegst du alleine? 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte. Hallo und herzlich willkommen beim Lieb-Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Und hier kommt der Mann, der eigentlich die Ansage macht, aber leider noch den Mund voll hat. Wir begrüßen ganz lieb unseren Stefan. So, René hat aufgegessen. Sein Burger ist alle. Alter, haben wir eine nachfolgende Sendung oder warum bist du da wie im Schweinsgalopp durch? Ne, will der Marc hier. Ach, jetzt bin ich es wieder gewesen. Marc hat immer so eine stark zuckende Bewegung. Ich staune, das macht noch nicht da vorne. Ist euch aufgefallen? 1 Stunde 14 Minuten ist ideal, genau, sagen wir. Ist euch aufgefallen, wie ich, wenn ich die Hand mit der Hand beschäftigt bin, meine WhatsApp-Nachrichten lese auf der Uhr? Ja, weil die es geht immer, nee, es kommt immer das WhatsApp hoch und dann ist so ein Symbol, dann mache ich mal mit der Nase. Weil dann brauche ich den Arm. Weil du so eine lange Nase hast. Nee, weil irgendwie mit dem Arm stütze ich mich so auf und dann mache ich immer so, passiert mir ganz oft, wenn ich einkaufen bin, habe ich mal in einem Hand eine Tüte und dann mache ich auch mit der Nase so. Was? Verstehst du? Das ist bestimmt, ich habe nur Pimmel gehört. Ja. So, nee, schön, ist eine gelungene Sendung. Ja, ich mache jetzt aus, ja? Ja, mach mal. Das auch heißt, tschüss, James June. Ja.